Schillers Briefwechsel mit Karner, Teil 2, Dresden, 31. Oktober 1788. Was du über meine Dresdner Existenz schreibst, ist an sich selbst sehr richtig. Nur gibt es andere Gründe, warum ich meinen Aufenthalt nicht so leicht ändern kann. Der erste ist Erbschleicherei. Eirer würde diesen Schritt sehr übel empfinden, würde glauben, dass ich nicht arbeiten wollte und mich ganz auf seine Erbschaft verlasse. Überdies ist eine Auswanderung einer ganzen Familie mit mehr Schwierigkeiten verbunden als bei einer einzelnen Person. Wäre ich heute im Besitz eines Vermögens, das mich vollkommen unabhängig machte, so würde ich doch erst eine Reise vornehmen, um andere Orte auszukosten, ehe ich Dresden verließe. Und bei diesem Kosten muss nicht bloß auf mich, sondern auch auf den übrigen Teil meiner Familie Rücksicht genommen werden. Für jetzt weiß ich keinen Ort, den ich um sein Selbst willen Dresden vorziehen möchte, wenn ich Gutes und Böses gegeneinander abwiege. Die hiesigen Unannehmlichkeiten kennt man und ist darauf eingerichtet. Man entbehrt einen geistvollen Umgang, hat aber dafür nicht unbeträchtliche Genüsse von Natur und Kunst. Meine Frau hat Bekanntschaften gemacht, die nicht viel bedeuten, aber doch für gewisse gesellschaftliche Bedürfnisse hinreichend sind, ohne unangenehme Empfindungen zu verursachen. Kann ich gewiss sein, ihr an einem anderen Orte, wo ich mich vielleicht besser befinden würde, dafür einen Ersatz zu verschaffen? Für mich ist der Hauptpunkt das Beisammensein mit dir und Huber. Von anderen Menschen erwarte ich immer weniger. Es war eine Zeit, wo ich mir es angenehm dachte, in Weimar zu leben, aber deine Beschreibungen haben mir größtenteils die Lust benommen. Die meisten Schriftsteller sind durch Zelebrität verdorben und taugen nur zum Lesen. Goethe ist der einzige, der mir als Mensch noch interessant ist, aber dieser ist zu beschäftigt, um für mich das zu sein, was ich wünschte. Du und Huber habt selbst noch keinen bestimmten Aufenthalt. Wer stände mir zum Beispiel dafür, dass es dir noch lange in Weimar gefiele, und dann zögen wir mit Sack und Pack weiter. Besser ist's, ihr beide fangt immer an, für unseren künftigen gemeinschaftlichen Aufenthalt auszukosten, und ich bleibe unterdessen, wo ich bin. Meine Stelle beschäftigt mich immer weniger, und ich bekomme dadurch mehr Muße, nach meiner Neigung zu arbeiten. Auch fühle ich, dass ich zur Abwechslung eine prosaische Arbeit von irgendeiner Art brauche, um die Stunden auszufüllen, wo ich keiner Begeisterung fähig bin. Ich sehe mich daher für diesen Winter nach einer Übersetzung um und negoziere in dieser Absicht durch Schreiter wegen einer englischen Geschichte von Cunningham. Weißt du mir vielleicht etwas dergleichen vorzuschlagen, auf den Fall, dass diese Spekulation verunglückte? Dass du die Idee von einem Heldengedichte nicht ganz wegwirfst, hat mich gefreut. Aufmunterung dazu lässt sich am meisten vom künftigen König von Preußen erwarten, wenn er den Enthusiasmus für seinen Großonkel behält. Die Iphigenia in Aulis des Euripides war mir ganz fremd. Ich ließ sie von der Bibliothek holen. Beim ersten Lesen hat mich der Charakter der Iphigenia interessiert, durch ein eigenes Gepräge von griechischer Jungfräulichkeit und durch den Kontrast zwischen ihrer Liebe zum Leben und ihrer heroischen Aufopferung. Achilles ist mir noch nicht verständlich. Die Art, wie er sich der Iphigenia annimmt, hat für unsere Delikatesse etwas Widriges. Agamemnon und Klytämnestra spielen nicht die bedeutendsten Rollen. Die Aufführung des Menelaos hat etwas Patriarchalisches, das Wirkung tun muss. Hier und da trifft man auf Sentenzen, die weniger alltäglich sind, als sie sonst in den alten dramatischen Stücken zu sein pflegen. Die Chöre scheinen mir weniger dichterisch als beim Sophokles, aber wie gesagt, ich habe das Stück erst einmal gelesen. Um sich dafür zu begeistern, muss man es wohl studiert haben. Dein Gedicht in der Pandora hat viel Leichtigkeit und einige Dinge scheinen mir sehr gut gesagt. Wenn die Thalia erst im Dezember herauskommt, so könntest du mir wohl das bewusste Gedicht eher schicken, es soll nicht aus meinen Händen kommen. Die neuen Kompositionen von Dahlberg kenne ich nicht. An die verlangten musikalischen Arbeiten habe ich gedacht und bin jetzt mit dem letzten Teile von der Hymne an die Liebe beschäftigt. Aber es geht langsam vonstatten, weil ich mich selten in Stimmung fühle und nicht gern etwas Mittelmäßiges machen möchte. Meinen Mahnbrief an Julius wirst du erhalten haben. Du kannst denken, dass es mir nicht tröstlich war, mit dem nächsten Stück Thalia auf den Dezember verwiesen zu werden. Indessen hindert dies nicht, dass du unterdessen nur einen kurzen Brief machst, um mir irgendeine Veranlassung zu geben. Lebe wohl, ich werde unterbrochen. K. 2. November. Dieser Brief ist einen Posttag liegen geblieben, also noch ein paar Worte. Mir fällt ein, ob eine gewisse Art historischer Romane wie Walter von Montbarry, Hermann von Unna etc., die bei Weigand herausgekommen, keine Arbeit für dich wäre, um in Nebenstunden ohne Anstrengung Geld zu verdienen. Alle diese Produkte scheinen von einem Manne und von keinem mittelmäßigen Kopfe zu sein. Die Wahl der Situationen ist großenteils glücklich, der Ton des Erzählens natürlich und zweckmäßig, der Stil ziemlich korrekt, kurz das Ganze interessiert, und doch sieht man, dass der Verfasser sich's nicht hat sauer werden lassen. Seine Charaktere sind flach gearbeitet und haben nichts Auszeichnendes. Sein Dialog ist oft sehr prosaisch und gedehnt, dass er aber etwas leisten kann, sieht man aus dem Anfang der Amtmännin von Hohenweiler, wo außerordentlich viel Schönes mit äußerster Simplizität verbunden ist. In der Fortsetzung dieses Romans ist er müde geworden und hat Begebenheiten gehäuft. Dir könnte es nicht viel Mühe machen, in der Manier des Geisterseers solche Romane zu schreiben. Was dir im Geisterseher schwer wird, ist gewiss nur der Plan. die Lebhaftigkeit der Darstellung und die Andeutung interessanter Charaktere ist dir zur Gewohnheit geworden. Sollten dir nicht beim Studium der Geschichte manchmal Situationen aufstoßen, die dir Stoff zu einem leichten, unverwickelten Plane gäben, der bei dir erst durch Ausführung seinen Wert bekäme? In den Romanen, welche ich meine, werden nicht bekannte Begebenheiten geschildert, sondern Schicksale unbekannter Personen, die in diese Begebenheiten verflochten waren und dadurch abenteuerlich wurden, ohne unnatürlich zu sein. Ich bekomme die Literaturzeitung sehr spät und habe deine Rezension von Egmont noch nicht gesehen. Possierlich war mir neulich der Ton, mit dem nun auf einmal 4 Stücke Thalia angezeigt wurden, nachdem man so lange geschwiegen hatte. Es war, als ob Göschen die Rezension gemacht hätte. K.